Erster David versammelte noch einmal 30.000 ausgewählte Männer aus Israel. Zweiter danach machte sich David mit allen seinen Leuten auf den Weg nach Baal in Juda, um von dort die Lade Gottes zu holen, die den Namen des Herrn der Heerscharen trägt, der über den Cheruben thront. Dritter, sie luden die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und brachten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf einem Hügel stand. Ussa und Ahio, die Söhne Abinadabs, führten den Wagen. Vierter, Ussa ging neben der Lade Gottes, während Ahio vor der Lade herging. Fünfter, David und das ganze Volk Israel tanzten mit großer Freude und Gesang vor dem Herrn her, begleitet von Zithern, Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln. Sechster, als sie zur Tenne von Kidon kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, weil die Rinder stolperten. Siebter, da wurde der Herr sehr zornig auf Ussa, und Gott schlug ihn dort, weil er die Lade berührt hatte, so dass Ussa direkt neben der Lade Gottes starb. Achter, David war traurig und wütend, weil der Herr Ussa so hart bestraft hatte, und man nannte diesen Ort bis heute Peres Ussa. Neunter, an diesem Tag bekam David Angst vor dem Herrn und rief, wie kann die Lade des Herrn zu mir kommen? Zehnter, deshalb wollte David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern er ließ sie zum Haus von Obed-Edom aus Gad bringen. Elfter, die Lade des Herrn blieb 3 Monate im Haus von Obed-Edom aus Gad, und der Herr segnete Obed-Edom und seine ganze Familie. Zwölfter, als König David gemeldet wurde, dass der Herr das Haus Obed-Edoms und alles, was er besaß, wegen der Lade Gottes gesegnet hatte, machte sich David auf den Weg und holte die Lade Gottes feierlich aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids. Dreizehnter, dabei opferte er ein Rind und ein gemästetes Kalb, nachdem die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren. Vierzehnter, David tanzte mit großer Kraft vor dem Herrn her, wobei er ein leinenes Priestergewand trug. 15. David und das ganze Volk Israel brachten die Lade des Herrn mit Jubelrufen und lautem Posaunenschall hinauf. 16. Während die Lade des Herrn in die Stadt Davids gebracht wurde, sah Sauls Tochter Michal durchs Fenster. Als sie König David sah, wie er vor dem Herrn sprang und tanzte, empfand sie Verachtung für ihn. 17. Nachdem die Lade des Herrn hineingebracht und an ihren Platz in dem Zelt gestellt worden war, das David für sie errichtet hatte, brachte David vor dem Herrn Brandopfer und Friedensopfer dar. 18. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer dargebracht hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscharen. 19. Danach verteilte er an das ganze Volk Israel, an Männer und Frauen, jedem einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen, so dass jeder nach Hause gehen konnte. 20. Als David nach Hause ging, um seine Familie zu begrüßen, kam Sauls Tochter Michal ihm entgegen und sagte, wie ehrenhaft hat sich der König von Israel heute benommen, indem er sich vor den Augen der Mägde seiner Diener entblößt hat, so wie es nur ein einfacher Mann tun würde. 21. David antwortete Michal, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich anstelle deines Vaters und seiner ganzen Familie erwählt hat, um mich zum Herrscher über sein Volk Israel zu machen, und vor dem Herrn will ich mich freuen. 22. Ich will noch geringer angesehen werden als diesmal und mich noch demütiger machen, aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, bei ihnen will ich geehrt werden. 23. Michal, die Tochter Sauls, hatte jedoch bis zu ihrem Todestag keine Kinder.